Erster Hiob sprach dann weiter. Zweiter, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht nahm. Der Allmächtige hat mich sehr traurig gemacht. Dritter, ich atme noch. Gottes Atem ist in meiner Nase. Vierter, meine Lippen sagen nichts Falsches. Meine Zunge plant keine Lügen. Fünfter, ich werde euch nicht zustimmen. Ich bin unschuldig. Ich werde das sagen, bis ich sterbe. Sechster, ich halte an meiner Unschuld fest. Mein Herz sagt mir, dass ich immer richtig gehandelt habe. Siebter, meine Feinde sind schuldig. Sie sind nicht gerecht. Achter, was hofft ein schlechter Mensch? Was passiert, wenn Gott ihm das Leben nimmt? Neunter, hört Gott seinen Ruf, wenn er in Not ist? Zehnter, kann er sich über Gott freuen? Kann er Gott immer rufen? Elfter, ich will euch zeigen, was Gott tut. Ich will euch sagen, was der Allmächtige plant. Zwölfter, ihr habt es selbst gesehen. Warum glaubt ihr dann so etwas Falsches? Dreizehnter, das ist das Schicksal eines bösen Menschen von Gott. Das bekommen schlechte Herrscher vom Allmächtigen. Vierzehnter, wenn er viele Kinder hat, sterben sie im Krieg. Seine Kinder haben nicht genug Brot. Fünfzehnter, die Überlebenden sterben an Krankheit. Seine Witwen weinen nicht um die Toten. Sechzehnter, er sammelt viel Silber wie Sand. Er sammelt viele Kleider wie Lehm. Siebzehnter, er sammelt es. Aber gute Menschen tragen die Kleider. Gute Menschen teilen das Silber. Achtzehntes, sein Haus ist schwach wie ein Spinnennetz. Es ist wie eine kleine Hütte eines Wächters. Neunzehnter, er war reich, als er schlief. Er wird nicht wieder aufwachen. Er öffnet seine Augen, und er ist tot. Zwanzigster, Angst kommt über ihn wie eine Flut. In der Nacht nimmt ein Sturm ihn weg. 21. Der Ostwind hebt ihn hoch. Er trägt ihn weg. Der Wind treibt ihn von seinem Platz fort. 22. Gott wirft ihn ohne Gnade weg. Er muss vor Gottes Hand fliehen. 23. Die Leute klatschen über ihn. Sie pfeifen ihn von seinem Haus weg.